Deutschlandfunk. Das Feature. Made with Love in Spain. Oder vom politischen Umbruch in Spanien. Ein Feature von Barbara Eisenmann. Nicht vom Himmel gefallen. Lo que está teniendo lugar ahora no sale de la nada, sino que nace de un humus, ¿no? De realmente de un cultivo. Was hier gerade stattfindet, kommt nicht aus dem Nichts. Es hat mit der Kultivierung von Konzepten und Ideen, auch mit Personen und Affekten zu tun. Denn wir kennen uns alle und wir kennen uns gut. Viele Jahre lang haben wir zusammen Dinge gemacht und das aus sehr unterschiedlichen Städten Spaniens heraus. In den Medien wird jetzt auf Begriffe wie neue Politik und neue Generation abgehoben. Man beharrt darauf, alles sei neu. Und wir sagen, neu für das Regime, neu für das System. Denn seit 20 Jahren existiert eine Generation der Leute, die wir um die 40 sind, von der angenommen wurde, dass es sie gar nicht gäbe. Als ob wir nichts getan hätten in diesem normalen Land, das Spanien nach dem Frankismus geworden war. Marina Garcés, Professorin für Gegenwartsphilosophie in Zaragoza und Barcelona. Aktivistin in unterschiedlichen kollektiven Projekten. Montserrat Galceran, Aktivistin seit den 70er Jahren, noch zu Zeiten der Franco-Diktatur und Professorin für Philosophie in Madrid. Außerdem seit Juni 2015 Bezirksstadträtin im Rathaus der spanischen Hauptstadt. Was bedeutet es, sich selbst als Aktivistin und Philosophieprofi zu bezeichnen? Yo diría que eso significa intentar salir del reduccionismo academicista. Ich würde sagen, es bedeutet, den akademischen Reduktionismus zu verlassen, der das Denken und Wissen in einen extrem kodifizierten Rahmen einsperrt. Und jenseits dieses Rahmens zu denken, zu forschen und Wissen zu produzieren, das eine Verbindung zu den lebendigen Bewegungen in der Gesellschaft hat. Allerdings ist es in den vergangenen 15 Jahren infolge der mit der Bologna-Reform eingeführten Budgetbeschränkungen für junge Leute ohnehin immer schwieriger geworden, überhaupt in der Universität Fuß zu fassen. Es gibt ein enormes, digamos, excedente. Es gibt einen riesen Überschuss an intellektueller Kapazität, der von den Institutionen nicht absorbiert wird. Und dieser Überschuss hat sich draußen breit gemacht, war in der Lage, sich zu organisieren und zu koordinieren. Eine Art Massenintellektualität über die ganze Stadt verteilt. Vor allem Madrid ist in diesem Sinne eine reiche Stadt, aber auch Barcelona. Dieses junge intellektuelle Prekariat hat ein mächtiges Gewebe geschaffen, aus sozialen Zentren, Buchhandlungen, selbstverwalteten Verlagen, Stadtteilzentren. Es sind die Enkel der Anarchisten. Raúl Sánchez Cedillo, politisch aktiv geworden in den 90er Jahren in der antimilitaristischen Bewegung und später der Besetzung sogenannter sozialer Zentren in Madrid. Übersetzer, Herausgeber und Mitglied der Universidad Nómada, der nomadischen Universität, einem der vielen selbstorganisierten Orte. Eine Art politisches Labor, an dem seit 15 Jahren kollektiv Wissen produziert wird. Wissen, das neue Formen Politik zu machen ermöglichen soll und das in öffentlichen Veranstaltungen, aber auch in virtuellen Aulen im Netz diskutiert wird. Das war während einer Phase, in der die los llamados movimientos antisistémicos. In all diesen Jahren waren die sogenannten antisystemischen Bewegungen zwar wichtig, aber minoritär. Vor allem haben sie es nicht geschafft, diese Glasdecke zu durchstoßen und eine starke Affizierung und eine ebensolche Fähigkeit zur Veränderung der Bevölkerung und der Institutionen zu erreichen. Die Universidad Nómada schließt sich 2011 mit anderen Forschungs-, Verlags- und Selbstbildungskollektiven, unter anderem dem genossenschaftlichen Verlag Traficantes de Sueños, Träumedealer, in der Fundación de los Comunes zusammen, in der Stiftung der Commons, der Gemeingüter. Zu den Verlegern von Traficantes gehört auch Pablo Carmona, promovierter Historiker, Herausgeber, Mitbegründer eines weiteren Forschungskollektivs, dem Observatorio Metropolitano de Madrid, dem Metropolitanen Observatorium Madrid, das in den vergangenen Jahren eine ganze Reihe von auch international beachteten wissenschaftlichen Untersuchungen produziert hat. Verstanden als militante Forschung im Sinne von instrumentellem Wissen für die politische Intervention. Seit Juni 2015 ist Pablo Carmona auch Bezirksstadtrat in Madrid. Was die Formen, Politik zu machen betrifft, gibt es ein starkes Erbe der Antiglobalisierungsbewegung, der globalen Bewegung, weil sich die alte Idee, Politik im Netz zu machen, jetzt mit einer Gesellschaft verbindet, die sich im Netz bewegt. Und deshalb glaube ich, ist es interessant, sich anzuschauen, wie Formen der politischen Organisation, die mit dem Netz zu tun haben, also technopolitische Instrumente wie Twitter, Facebook, WhatsApp, die ganzen Systeme des Mikrobloggings, Blogs und so weiter, zu einem festen Körper verschmelzen, der in der Lage ist, das System in eine Krise zu versetzen. Wir schliefen, jetzt sind wir aufgewacht. O sea, el 15M fue como descorchar la botella de champán, ¿sabes? Der 15. Mai, das war wie eine Sektflasche entkorken. Alles, was darin zurückgehalten war, schäumte nur so heraus. Nach einer landesweiten Demonstration am 15. Mai 2011 besetzten einige Leute die Puerta del Sol, einen Platz mitten in Madrid. Einige Tage später war eine Tahrirplatz-ähnliche Zeltstadt entstanden, die in den folgenden Monaten auch nach der Räumung des Platzes in Tausenden von öffentlichen Versammlungen auf den Straßen und Plätzen des ganzen Landes als eine neue Bewegung immer mehr Raum gewann. Manos arriba! Mit dem Slogan »Wirkliche Demokratie jetzt« wurde von Anfang an die Unfähigkeit des herrschenden politischen Regimes fokussiert und die Ablehnung seiner Parteien und Institutionen zum Ausgangspunkt der Proteste gemacht. Hemos dicho antes que en tres meses se ha calculado el 15M afectó a 8 millones. In den ersten drei Monaten sind Umfragen zufolge 8 Millionen Menschen mit dem 15. Mai in Berührung gekommen. Das sind bei etwa 45 Millionen eine Menge Leute. Leute, die selber nicht in den sozialen Netzwerken unterwegs sind, die aber auf einmal nicht mehr so wie früher vor dem Fernseher sitzen. Und das zeigt die kritische Beziehung des Systems, seines Wachstums, seines Komplexerwerdens, seiner Produktivität, seiner Begegnung mit diesem Draußen von Leuten, Communities, Lebensformen, die sich noch nicht mit dem Virus infiziert hatten. Was den 15. Mai so einzigartig macht, ist, dass die Gesellschaft sich davon berühren ließ. Que si la sociedad no participa hasta cierto punto, pues no habrá esa transformación. Es decir, que todo depende de la autoconstitución de la sociedad. Wenn die Gesellschaft selber nicht partizipiert, wird es keine Transformation geben. Das heißt, alles hängt von der Selbstkonstituierung der Gesellschaft ab. Pasárnoslo bien, decimos nosotras. Hacerlo con ganas, con ilusión. Es muss Spaß machen. Wir wollen diese Potenz des gemeinsamen Arbeitens spüren. Diese fröhliche Leidenschaft des gemeinsam können wir es schaffen. Und das ist wie ein Wunder, dass dieses ganze Unbehagen von einem nimmt. Diese Passivität und Einsamkeit. Und einem die Energie gibt, auch zu sagen, und wenn wir es nicht schaffen, dann schaffen wir es eben nur bis zu einem bestimmten Punkt. Die Leute wollen sicher nicht 8 Stunden am Tag politisch aktiv sein. Unter anderem auch, weil alle haufenweise Sachen zu tun haben. Aber wenigstens möchte man jetzt konsultiert werden, wenn es um Dinge geht, die einen betreffen. Und das scheint mir sehr, sehr wichtig. Auch gegenüber der klassischen Idee, also der alten Linken, die aus der Politik so eine Art Rettungsmission gemacht hat, die du stellvertretend für andere erledigst. Denn wir interpretieren das anders. Du machst die Sache heute gewissermaßen in der ersten Person. Nosotras lo interpretamos más bien como algo que haces casi en primera persona. Thank you. Sí, se puede. Ja, man kann es schaffen. Neue Akteure tauchen auf. Die sogenannten Mareas, Protestwellen. Hybride zwischen Bewegung und Gewerkschaft. Es taucht auf die weiße Welle. Das Gesundheitswesen verkauft man nicht. Das öffentliche Gesundheitswesen tritt weiß gekleidet in Erscheinung. Ärztinnen, Pfleger, Patienten und vom Gesundheitssystem infolge der Kürzungen ausgeschlossene Migrantinnen ohne Papiere versammeln sich und protestieren gegen Kürzungen und Privatisierungen. Ja, man kann es schaffen. Es taucht auf die grüne Welle. Wir sind hier, weil Klassenzimmer fehlen, weil Schulen fehlen. Das öffentliche Erziehungswesen tritt in grünen T-Shirts in Erscheinung. Lehrer und Schülerinnen und Eltern versammeln sich und protestieren gegen Kürzungen und Privatisierungen. Es taucht auf die gelbe Welle. 12 Gründe, die öffentlichen Bibliotheken zu lieben. Andere öffentliche Wesen wie das Bibliothekswesen, das Justizwesen, die Post. Die Leute treten in gelben T-Shirts in Erscheinung, versammeln sich und protestieren gegen Kürzungen und Privatisierungen. Man sieht an diesen Massenprotesten und auf gewisse Weise auch an der Plattform der Hypothekenbetroffenen eine neue Gewerkschaftsbewegung entstehen, die wir einen biopolitischen Syndikalismus nennen. Es ist ein Syndikalismus des gemeinsamen Lebens in der Stadt. Nicht mehr der klassische Ansatz, ich bin ein Arbeiter des Unterrichtswesens, wie ich auch ein Arbeiter in der Metallindustrie sein könnte, und ich verteidige hier meine Interessen. Nein. Es geht jetzt um einen Syndikalismus, der das Allgemeinwohl, das Gemeinsame verteidigt. Und deshalb trifft sich die ganze Community in Sachen Erziehung, Gesundheit oder Wohnen. Wir werden diese Zwangsräumung stoppen. Es taucht auf die Plattform der Hypothekenbetroffenen. Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Eine Selbsthilfeorganisation, in der sich von Zwangsräumungen Betroffene organisieren, indem sie symbolisch Bankfilialen okkupieren, Räumungen blockieren, leerstehende Gebäude besetzen. Recuperar, zurückholen, wie sie sagen, und mit Banken Umschuldungen und Schuldenerlässe aushandeln. Hände hoch, das ist ein Überfall. Ada Colau, die heute Bürgermeisterin von Barcelona ist, war eine der Mitbegründerinnen der Plattform der Hypothekenbetroffenen und 5 Jahre lang deren Pressesprecherin. Es tauchen auf radikaldemokratische Plattformen. Sogenannte Bürgerkandidaturen für die Kommunalwahlen im Mai 2015. Dort versammeln sich Leute aus Bürgerinitiativen, Kollektiven, den Protestwellen, der Plattform der Hypothekenbetroffenen, Stadtteilorganisationen, linken Parteien, aber auch unabhängige Einzelpersonen. Wir alle können partizipieren und mitmachen, um uns das zurückzuholen, was man uns genommen hat. Das ist Demokratie. Sie nennen sich Ganemos. Lasst uns gewinnen. Und meinen damit die Rathäuser im Land. Es taucht auf Podemos. Eine neue Partei. Podemos, wir können es. Ein Hybrid zwischen Bewegung und Partei. Gracias por la solidaridad de todo. Podemos! Was zeichnet alle diese neuen Figuren aus, die nach dem 15. Mai 2011 in Erscheinung getreten sind? Es decir, son fenómenos muy diversos. Yo diría quizá que lo que atraviesa de algún modo todas estas formas de es una nueva politización de la vida. Es handelt sich um sehr unterschiedliche Phänomene. Was aber vielleicht alle diese Formen auf eine gewisse Weise durchdringt, ist eine neue Politisierung des Lebens. Das heißt, ich glaube, es gibt da eine tiefsitzende Wurzel, die wirklich von einem Hinterfragen des eigenen Lebens, vom eigenen Leben ausgeht. Vom eigenen Leben als etwas, das erschüttert ist, in Frage gestellt oder misshandelt wird. Aber auch die Möglichkeit sieht, anderen zu begegnen und mit ihnen zusammen etwas zu tun. Eine Politisierung des Lebens, die in der Möglichkeit, sich dieses Leben kollektiv wieder anzueignen, Antworten findet. Denn wir haben delegierte Leben gelebt. Leben als Bürger, als Individuen, Verbraucher, Konsumenten, Wähler, Zuschauer, die die Entscheidungen, das gemeinsame Leben betreffend, an Einrichtungen wie politische Institutionen, Großkonzerne und so weiter übertragen haben. Dieses Delegieren lässt dem Individuum als Entscheidungsfeld nur das eigene Leben als Projekt und die Möglichkeiten, die sich davon ableiten lassen, also Arbeitsprojekte, ästhetische, affektive, persönliche und Konsumentscheidungen. Alles andere wird delegiert. Wir sehen, wie die Protestwellen sich den öffentlichen Dienstleistungssektor wieder aneignen, als etwas, das uns gehört und nicht einzig und allein dem Staat. Es handelt sich hier nicht um eine Bewegung zur Verteidigung des Staats. Es ist eine Bewegung zur Verteidigung des Öffentlichen. Die Schulen unserer Kinder sind unsere Schulen. Die Ärzte, die uns behandeln, sind unsere Ärzte. Sie können nicht verkauft werden. Sie können nicht privatisiert werden. Und zwar nicht, weil sie dem Staat angehören, sondern weil sie zu uns gehören. An den Listen, also den politischen Kandidaturen, die das Lokale betreffen, kann man das ebenfalls mit großer Klarheit sehen. Diese Rückkehr des Municipalismo, des Kommunalwesens, der Wertschätzung des Kommunalen, bedeutet auch, unsere Dörfer und unsere Städte dürfen nicht in den Händen einer politischen Klasse sein, deren Mitglieder nicht einmal mehr unsere Mitbürger sind, weil sie mit dem Kollektiven, dem gemeinsamen Leben nichts zu tun haben. Und in den noch kleineren Formationen, wie zum Beispiel Stadtteilversammlungen, Konsumgruppen, sozialen Wirtschaftsprojekten, sehe ich die gleiche Idee. Nämlich sich nicht mehr durch andere leben zu lassen, abhängig von Entscheidungen von Leuten, denen unsere gemeinsamen Probleme fern sind, sondern uns selbst wieder anzueignen, gegen die Privatisierung der Existenz, gegen die Privatisierung des Lebens. Die Himmel stürmen. Zwischen 2012 und 2013 beginnt sich die Idee herauszubilden, dass wir etwas machen müssen. Und zwar das, was wir die Institutionen stürmen genannt haben. Wir müssen einen Fuß in die Institutionen hineinkriegen. Denn wir haben es zwar mit immer größeren Mobilisierungen zu tun, den Protestwellen, den Versammlungen, diesem ganzen Kreislauf der kulturellen Produktion, Tagungen, Treffen, Seminare und so weiter, aber es gelingt uns trotzdem nicht, die Politik zu ändern. An der Plattform der Hypothekenbetroffenen ist das besonders deutlich geworden. Immer mehr mobilisierte Leute, die Wohnungen besetzten. Aber die Polizei machte mit den Zwangsräumungen einfach weiter. Und so gründeten sich in unterschiedlichen Städten Initiativen mit der Absicht, sich bei den Rathauswahlen im Mai 2015 zur Wahl zu stellen. In den Medien, vor allem den internationalen, sind die daraus später entstandenen kommunalen Kandidaturen, die sich zunächst alle Ganemos, lasst uns gewinnen, nannten, mit Podemos identifiziert worden. Dabei sind sie das Ergebnis einer Confluencia, wortwörtlich eines Zusammenfließens, eines der Schlüsselworte, um das Neue dieser Plattform zu erfassen. Denn es kommen hier Personen aus Kollektiven, sozialen Bewegungen, den Protestwellen, dem Umfeld des 15. Mai und aus linken Parteien zusammen. Podemos, die neue Partei, hat die Kandidaturen nicht organisiert, sondern bloß unterstützt. Unter anderem auch, weil sie als Partei bei den Rathauswahlen selbst gar nicht angetreten ist. In Barcelona bildete sich eine erste Initiative um Ada Colau herum. Auch Traficantes de Sueños, die genossenschaftliche Verlagsbuchhandlung in Madrid, kündigte im Mai 2014 ein Seminar mit dem Titel »Die Himmel stürmen« an, um gemeinsam mit allen, die Lust darauf haben, eine Strategie zu ersinnen. Es geht darum, die alte Idee der Partei aufzulösen und die Möglichkeit zu eröffnen, vor allem im Bereich der Stadt- und Gemeinderegierungen, eine gemeinsame Regierung zu bilden, und zwar ausgehend von Partizipation und direkter Demokratie. Bueno, pues habrá que ver la manera de que los foros de participación, de que los presupuestos participativos, de que las consultas, de que los referéndums vayan. Man muss jetzt Formen finden, Foren, partizipative Budgets, Befragungen, Referenden, die diese Interaktion komplexer machen. Und zwar derart, dass die Regierenden und die Regierten sich immer einig sind und letztere gleichsam einen Fuß in der Institution haben. Das heißt freilich auch, Regieren ist kein Recht, das einer erwirbt, weil er gewählt wurde. Man sollte das Regieren eher als eine offene Aktion begreifen, die der kollektiven Macht untergeordnet ist und den Regierenden nur mehr als einen Treuhänder. Es ist nicht seine Macht. Man muss Macht anders denken. El depositario, pero que no es un poder tuyo. Con lo cual tienes que darle un cambio. Der institutionelle Bereich ist allerdings auch ein ziemlich limitierter Bereich, was seine Handlungsmöglichkeiten betrifft. Und wir würden uns täuschen, wenn wir annehmen, dass sich hier das Zentrum der aktuellen Politik befindet. Wir haben die Institutionen gestürmt, weil das spanische Institutionensystem sich vehement geweigert hat, all dem, was in der Gesellschaft gerade entsteht, eine politische Bedeutung zu geben. Unsere Aufgabe ist es jetzt, eine Öffnung herbeizuführen, damit auch an anderen Orten Dinge geändert werden können. In kürzester Zeit haben Leute aus unterschiedlichsten Zusammenhängen Wahlprogramme erarbeitet. Der gemeinsame Nenner: Anti-Austerität und praktizierte Demokratie. Und so teilen die Programme der kommunalen Kandidaturen in den diversen spanischen Regionen wirtschaftspolitische Leitlinien, auf die sich in einer von der Krise zerstörten Wirtschaft alle einigen können. Die Privatisierung der öffentlichen Dienste stoppen, für Strom und Wasser in allen Haushalten sorgen, allen Bürgern Gesundheitsdienstleistungen zur Verfügung stellen, die Zwangsräumungen beenden, Sozialwohnungen bereitstellen, das Steuersystem umbauen, den sozialen Dienstleistungen Vorrang vor dem Schuldendienst geben und die Ursachen der öffentlichen Schulden untersuchen. Dass es gelang, in derart kurzer Zeit überhaupt Programme aufzustellen, ist auch der Methode Ganemos zu verdanken. Die Methode besteht darin, Arbeitsgruppen zu bilden, Protokolle zu schreiben, Kodizes zu verfassen, uns in Plänen zu versammeln und das, was dort beschlossen wird, dann auch umzusetzen. Alles muss transparent sein. Alle müssen alles wissen. Das heißt Unmengen von Mailinglisten. In Teilen ist das auch ein Erbe des 15. Mai. Es ist eine Methode, die die Unterschiede der Beteiligten respektiert, weil man davon ausgeht, dass wir unterschiedliche Positionen vertreten, aber eben auch, dass wir gemeinsam handeln wollen. De que somos, tenemos posiciones diferentes, pero que queremos actuar en común. Y como queremos actuar en común, pues tenemos que encontrar la manera de hacerlo. Wider Erwarten und von den Massenmedien ignoriert, haben die kommunalen Kandidaturen, die Rathäuser im Mai 2015 an vielen Orten im Land wie im Sturm erobert. Auch die der Metropolen Madrid und Barcelona. Die das Land regierende rechtskonservative Volkspartei Partido Popular, die sich eilfertig den Austeritätsdiktaten aus Brüssel und Berlin unterworfen hat, verlor ihre Mehrheit in 500 Gemeinden im Land und fast allen großen Städten. Auch bei den zeitgleich stattfindenden Wahlen in 13 der 17 autonomen Regionen, den spanischen Bundesländern, verlor die PP fast überall die Mehrheit. Allerdings hat auch Podemos bei den Regionalwahlen, wo sie als Partei angetreten ist, im Schnitt nur 15% der Stimmen erzielt und ist damit hinter den eigenen Erwartungen geblieben. Die wirklichen Gewinner der Wahlen vom Mai 2015 sind die kommunalen Kandidaturen mit ihrem Modell der Confluencia, dem Zusammentreffen pluraler Akteure, Leuten aus sozialen Bewegungen und linken Parteien und ihrer radikaldemokratischen Methode. Ada Colau, die Wohnrechtsaktivistin und neue Bürgermeisterin von Barcelona, sagte am Tag ihrer Vereidigung noch einmal ganz deutlich, dass die neue Regierung den Leuten zu gehorchen hat. Werft uns raus. Werft uns raus, wenn wir nicht machen, was wir gesagt haben, dass wir tun würden. Auch dazu forderte sie am Tag ihrer Vereidigung die Leute auf. Selbstverständlich haben haufenweise Leute innerhalb der Kandidaturen die Absicht, die Stadt zu stürmen, nicht nur deren Institutionen. Also die Stadt wirklich in etwas anderes zu verwandeln, ihr ein neues Gleichgewicht und einen Sinn für Gerechtigkeit zu geben. Bereits in den ersten Wochen ihrer Amtsführung beschloss Ada Colau in Barcelona, einer Stadt, deren Geschäftsmodell der Tourismus ist, alle laufenden Genehmigungsverfahren für Bauvorhaben, von der Umwandlung einer Wohnung in eine Ferienwohnung bis hin zum Neubau eines Hotels, für die nächsten 12 Monate zu suspendieren. Nein, sie repräsentieren uns nicht, riefen die Leute auf den Plätzen des 15. Mai. Ja, man kann es schaffen, rufen sie heute. El pueblo del 15M, como decíamos, ha ido cambiando, pero nunca ha dejado de hablar. Das Volk des 15. Mai hat sich verändert, aber es hat nie aufgehört zu sprechen. Was ist da passiert? Von einem klaren Nein zur parlamentarischen Repräsentation hin zum Ja? Ich glaube nicht, dass das hier die Entwicklung einer sozialen Bewegung zu einer politischen Partei ist. Wenn das so wäre, dann würden wir zur alten Politik zurückkehren. Also einer Politik, die sich ausgehend von sozialen Bewegungen konstruiert, aus denen dann eine Partei entsteht, eine Gewerkschaft und schließlich eine Regierung. Wenn wir wirklich eine neue Politik versuchen wollen, dann heißt das eben auch, auf derartige Linearitäten zu verzichten und auch zu verstehen, dass es sich hier um unterschiedliche Logiken handelt, die allerdings auf eine gemeinsame Konjunktur und ein gemeinsames Problem reagieren. Habrá que ver qué pasa con ella. La tentativa de dar una respuesta institucional política a la crisis de régimen en España. Für mich ist es ein Versuch und ich halte es für einen mutigen Versuch. Aber man muss sehen, was daraus wird. Der Versuch, die Krise des Regimes in Spanien institutionell politisch zu beantworten. Und zwar ausgehend von einer Logik des Nicht-Repräsentiert-Werdens und des Nicht-Delegierens. Das heißt, wenn wir in der Lage sind, und ich weiß noch nicht, ob das so ist, Parteien oder Postparteien auf den Weg zu bringen, die uns nicht repräsentieren wollen und nicht beanspruchen würden, dass wir an sie unser politisches Leben oder unsere politisierten Leben delegieren, dann hätten wir tatsächlich etwas Interessantes erreicht. Die Bewegung und Podemos. Kennt man das nicht von den Grünen? Eine Bewegung, die Partei wird und später Regierung und auf dem Weg ihre radikalen Ursprünge vergisst? Digamos la a diferencia de die Grünen. Im Gegensatz zu den Grünen und anderen Erfahrungen geht es hier nicht darum, ein minoritäres Fragment der Gesellschaft zu repräsentieren. Wenn davon gesprochen wird, dass man gewinnen möchte, dann deshalb, weil innerhalb der letzten 3 Jahre durch die kollektive Aktion die Hegemonie, von der heute so viel die Rede ist, erobert worden ist. Und diese Hegemonie, also wer hat Recht in dieser Gesellschaft in der Frage, was getan werden soll, und wer genießt das Vertrauen, ist durch die Öffnung des 15. Mai entstanden. Periodo abierto por el 15M. In Spanien hat sich eine austeritätskritische, antineoliberale und auch antikapitalistische Lesart der Krise weit verbreitet. Was für möglich oder für unmöglich gehalten wird, was als legitim oder illegitim gilt, hat sich seit dem 15. Mai auf eine sehr grundlegende Weise geändert. Als in Griechenland Syriza an die Regierung kam, hat das die Hoffnungen vieler Spanier auf einen Regierungs- und Politikwechsel im eigenen Land intensiviert. Das griechische Referendum mit seinem deutlichen Nein zur undemokratischen Austeritätspolitik der Troika und das deutsche Niederzwingen der griechischen Regierung danach hat die Wahrnehmung, dass Anti-Austerität und Demokratie zusammengehören, weiter geschärft und das Volk des 15. Mai bekräftigt. El 15M es populista, vamos a decirlo, ¿no? Populista en el sentido de que der 15. Mai ist populistisch in dem Sinne, dass eine Grammatik konstruiert wurde, die die Eliten, von denen Occupy Wall Street als dem 1% spricht, gegen das Volk stellt. Und so eine im Grunde utopische Dimension eröffnet. Wirkliche Demokratie jetzt. Das ist radikaldemokratischer Populismus. Pero es un populismo radicalmente democrático. Esa es la diferencia. Ich glaube, Populismus ist ein Ansatz der politischen Aktion und auch des politischen Narrativs, der es möglich macht, in einer Situation, in der es kein einheitliches Subjekt mehr gibt, wie die Arbeiterklasse eines war, wo wir es also mit einer sozialen Fragmentierung der Subalternen zu tun haben, diese zusammenzubinden. Dazu braucht man einen politischen Gegner, und das ist die Kaste, die Elite. Fundamental ist, construir un adversario político, que es la casta y la élite. Podemos, die neue Partei, hat die Rede vom Volk und der Kaste, den politischen und ökonomischen Eliten, zum Common Sense gemacht. Der Aufstieg der neuen Partei war zunächst kometenhaft, weil sie es verstand, das Gefühl des 15. Mai zu übersetzen und sich als Werkzeug der Leute und eines radikalen Umbruchs zu präsentieren. Im Januar 2014 stellte eine Gruppe das Projekt zum ersten Mal öffentlich vor. Und im März ließ Podemos sich bereits als Partei registrieren, mit dem ausdrücklichen Ziel, Ende 2015 die Parlamentswahlen zu gewinnen. Weil in Spanien bei den Parlamentswahlen kleine Parteien benachteiligt sind, boten die Europawahlen, bei denen das Wahlsystem ein anderes ist, im Mai 2014 eine erste Gelegenheit. Und Podemos erhielt, gleichsam auf Anhieb, knapp 8% der Wählerstimmen. Por ahora nosotros no hemos cumplido nuestro objetivo de superarles. Mañana seguirá habiendo 6 millones de parados. Wir haben unser Ziel, sie zu übertreffen, noch nicht erreicht. Morgen wird es weiterhin 6 Millionen Arbeitslose geben. Desahuciando familias. Und es werden weiterhin Familien zwangsgeräumt. Privatizando hospitales. Es werden weiterhin Krankenhäuser privatisiert. Personas trabajando en condiciones vergonzosas. Es wird Leute geben, die unter beschämenden Bedingungen arbeiten. Jóvenes obligados a exiliarse. Junge Leute, die auswandern müssen. Ciudadanos en situación de pobreza. Ein Viertel der Bevölkerung in Armut. Trabajadores migrantes a los que se trate como animales. Migrantische Arbeiter, die wie Tiere behandelt werden. Seguirá viendo banqueros corruptos subiéndose a coches oficiales. Und es wird weiterhin straffreie und korrupte Banker geben, die in Dienstwegen steigen. Mañana, Merkel y los poderes financieros seguirán tomando decisiones contra nosotros y contra la gente. Morgen werden Merkel und die Finanzmächte weiterhin Entscheidungen gegen uns und die Leute fällen. La tarea que se presenta ante nosotros a partir de mañana es enorme. Wir sind weit gekommen. Und wir haben die Kaste überrumpelt. Aber die Aufgabe, die ab morgen vor uns liegt, ist riesig. Pablo Iglesias, das Gesicht der neuen Partei, am Abend der Wahl. Von Mai bis September 2014 überschlugen sich die Aktivitäten. Überall im Land wurden Arbeitsgruppen, die sogenannten Zirkel, gegründet. Ähnlich den öffentlichen Versammlungen des 15. Mai, wo jede und jeder mitmachen konnte. Im Oktober desselben Jahres fand eine große Versammlung in einer Riesenhalle in Madrid namens Vista Alegre statt. eine Art Gründungskongress, auf dem über die zukünftige Struktur der neuen Partei entschieden wurde. Estamos aquí para ganar. Estamos aquí para formar gobierno. Estamos aquí para cambiar el país. Wir treten an, um zu gewinnen. Wir treten an, um die Regierung zu bilden. Wir treten an, um das Land zu ändern. Estamos cambiando de fase. Ya no somos un movimiento ciudadano. Están haciendo una fuerza política. Una fuerza política preparada para ganar y para gobernar. Wir sind jetzt keine Bürgerbewegung mehr, sondern eine politische Kraft, die antritt, um zu gewinnen und zu regieren. Auch die Forderungen nach einem demokratischen Bruch, Franquismo, mit der zwischen Frankisten und Demokraten von oben ausgehandelten und 1978 verabschiedeten spanischen Verfassung, hat Podemos sich zu eigen gemacht. Con un rey heredero del franquismo. Nieder mit dem Regime von 78. Oder wahlweise nieder mit dem Regime von Pepe Soe, waren Slogans des 15. Mai. Pepe Soe, eine neu gefundene Abkürzung für die beiden abwechselnd regierenden großen Parteien des postfrankistischen Arrangements, der rechtskonservativen Partido Popular und der sich zwar sozialistisch nennenden, aber in neoliberaler Manier agierenden PSOE. No habrá democracia. Eine verfassungsgebende Versammlung wird anvisiert, in der demokratisch von unten über die politische und die territoriale Verfassung des Landes entschieden werden soll. Ende 2014, Anfang 2015 sahen manche Umfrageinstitute Podemos schon als stärkste politische Kraft im Land, weil man ihr zutraute, den Umbruch zu schaffen, der von den Akteuren auch demokratische Revolution genannt wird. Aber auch erste Zweifel tauchten auf. Denn mit dem Gründungskongress von Vista Alegre hat sich eine kleine Gruppe um Pablo Iglesias herum durchgesetzt und eine vertikale Struktur in die viel beschworene Horizontalität des 15. Mai geschoben. Die alte Parteiform taucht wieder auf. Eine Handvoll Leute an der Spitze der Partei, während die Methode Ganemos ab jetzt als zu zeitaufwendig und chaotisch gilt, weil man damit keine Wahlen gewinnt. In Vista Alegre nimmt die Führung von Podemos, ich glaube aus Angst, aber das ist meine Interpretation, eine Taktik oder Strategie an, eine relativ starre Struktur zu schaffen, mit der verhindert werden soll, dass Leute hereindrängen, die man nicht kontrollieren kann. Denn die Zirkel wurden von Leuten überrannt. Podemos steht inzwischen vor schwierigen Fragen. Si se puede, pero solos no Podemos. Ja, man kann es schaffen, aber alleine kann Podemos es nicht, schrieb Isaac Rosa, Schriftsteller und Journalist, einen Tag nach den Kommunal- und Regionalwahlen im Mai 2015 und beschrieb damit die Zwickmühle der neuen Partei. Angesichts des Riesenaufruhrs im Land und angesichts der relativen Rigidität der inneren Struktur von Podemos begeistern sich viele Leute, auch wenn sie bei Podemos registriert sind, doch weitaus mehr für die kommunalen Kandidaturen. Ich habe allerdings keine Ahnung, wie dieser Prozess, den ich vorher Methode Ganemos genannt habe, auf staatlicher Ebene aussehen könnte. Denn alles ist da deutlich komplizierter. Und obwohl ich persönlich dem klassischen Parteienmodell ablehnend gegenüberstehe, kann es sein, dass man die klassische Partei auf staatlicher Ebene als nützlichen Agenten eben doch noch braucht. Iñigo Errejón ist neben Pablo Iglesias die Nummer zwei der Führungsspitze von Podemos. Er ist Sekretär fürs Strategische und Wahlkampfleiter. Und es sah im Sommer vor den Wahlen ganz danach aus, als ob seine Linie sich durchgesetzt hätte. Alle Fäden für die kommenden Wahlen in der Hand des Parteivorstands zu halten. Trotz der Versuche von innen heraus, die Partei zu öffnen, hin zu ihren Ursprüngen. Den sozialen Bewegungen, der Methode Ganemos, hin zur Gesellschaft selbst. Iñigo Errejón denkt im Wesentlichen, dass sich in der kurzen Zeit die enorme Komplexität von Bewegungen, der Plattform der Hypothekenbetroffenen, den Protestwellen, der alten Linken, also Izquierda Unida, die es immer noch gibt, die sich aber gerade auflöst, nicht reduzieren lässt. Deshalb aber auf eine alte Idee von Unidad Popular zurückzugreifen, das würde nur die Rechte mobilisieren. Man denke an Phantasmen wie Französische Volksfront oder Spanische Volksfront. Los fantasmas de los Frente Popular francés, Frente Popular español. Beim Wahlkampfauftakt präsentierte Pablo Iglesias, der für das Amt des Ministerpräsidenten kandidiert, schon einmal die strategischen Leitlinien. Estoy orgulloso de ser nieto de socialistas. Ich bin stolz darauf, der Enkel von Sozialisten zu sein. De ser hijo de comunistas. Ich bin stolz darauf, der Sohn von Kommunisten zu sein. Esos recuerdos no construyen identidades para ganar. Aber mit diesen Erinnerungen konstruiert man keine Identitäten, mit denen man gewinnen kann. Das Wichtige in der Politik sind nicht die Symbole, sondern die Klasse, die man verteidigt. Lo importante en política no son los símbolos. Und die Klasse, die wir in Podemos verteidigen, das sind die clases populares, die popularen Klassen. Y yo tengo muy claro a qué clase defendemos en Podemos, a las clases populares. Und das beunruhigt die Investmentbanken in London. Und das beunruhigt auch die Partido Popular. Warum denkt ihr, dass alle Kommunikationsmedien, die immer gegen uns und gegen die Linke waren, jetzt auf einmal sagen, dass es gut wäre, eine linke Front zu haben? Weil sie genau wissen, dass man damit nicht gewinnt. Dass das nur dazu führt, dass immer die Gleichen regieren. Wir lassen uns aber nicht mehr betrügen. Das Spiel links-rechts gewinnt die Bank. Und wir sind angetreten, um gegen die Bank zu gewinnen. Salimos a ganar a la banca. Im Sommer 2015 hat sich in Madrid eine Plattform für die Parlamentswahlen gegründet. Eine radikaldemokratische Kandidatur der Leute, auch im Gegensatz zu einem Bündnis linker Parteien. Ahora en Común nennt sie sich. Jetzt gemeinsam. Neben Podemos-internen Kritikern haben sich hier Leute aus den sozialen Bewegungen, den Protestwellen, dem Umfeld des 15. Mai, von Izquierda Unida, der Vereinigten Linken und anderen linken Parteien versammelt. Nicht als Alternative zu Podemos, denn ohne Podemos kann nicht gewonnen werden, aber um Druck zu machen auf Podemos. Und an allen Ecken und Enden im Land hat das zunächst in den sozialen Netzwerken aufgetauchte Manifest sofort gezündet. Da war es wieder das Gefühl des 15. Mai. Doch die Plattform ist gescheitert. Izquierda Unida, die Postkommunisten der Vereinigten Linken, die den Podemos-Aufstieg vermutlich nicht überleben werden, haben Ahora en Común zu ihrem Instrument gemacht. Und auch Podemos weigert sich, eine gemeinsame Kandidatur auf staatlicher Ebene zu bilden, eine Confluencia aller Akteure aus Bewegungen und linken Parteien landesweit. Wahlbündnisse zwischen Podemos und Plattformen wird es nur in bestimmten Bundesländern geben. Made with Love in Spain oder vom politischen Umbruch in Spanien. Ein Feature von Barbara Eisenmann. Made with Love in Spain steht geschrieben in den Schuhen der spanischen Schuhmarke Wonders. Sie hörten eine Koproduktion des Deutschlandfunks mit dem Südwestdeutschen Rundfunk 2015. Es sprachen Sigrid Burkholder, Isis Krüger, Jochen Langner, Jean-Paul Beck, Carlos Lobo, Valentin Stroh und Claudia Mischke. Ton und Technik Hendrik Manog und Kiwi Hornung. Regie Barbara Eisenmann. Redaktion Karin Beindorf.